Mein Name ist Philipp Moritz und das sind unsere aktuellen Themen. CND-Hoga-Fahrradtouren, Raubüberfall in Nienburg und Auswärtssieg für Langdamm. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Ab dem 1. April bezieht Dr. Konstanze Wittenberg als Orthopädin das neue Ärztehaus in der Dorfstraße in Hemsen. Zu verdanken ist dies der Ärztegewinnungskampagne Ärztlich Willkommen, die seit einem Jahr in der Mittelweserregion aktiv ist. Samt Gemeindebürgermeister Friedrich Wilhelm Koop freut sich auf die neu gewonnene Fachärztin für Orthopädie am Standort Hemsen. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Nienburg plant für dieses Jahr 10 Fahrradtouren. Diese Aktionen werden bereits zum 33. Mal stattfinden. Das Motto hierbei lautet: Wirte planen, Gäste fahren. Mehr dazu vom Vorsitzenden Friedrich Wilhelm Gallmeier. Wir haben dieses Jahr 33 Jahre die Hoga Radwandertouren und haben es wieder geschafft, 10 Touren durch den schönen Landkreis zu machen, damit man die Betriebe kennenlernt. Wichtig ist jetzt die erste Tour 2016, die ist am 22. Mai an der Niedersächsischen Botschaft. Historischer Mühlplatz in Landesberg ist ganz wichtig, dass man daran teilnimmt, die erste Tour, denn man kriegt dann gleich die Tourenhefte. Da sieht man ganz genau in den Tourenheften, wie viele Touren es sind und die Stempelstellen. Und wie gesagt, das ist eine Sympathiekampagne des DEHOGA Kreisverbandes Nienburgs. Eine Angestellte des Hofladens in der Klaus-Groth-Straße in Nienburg wurde gestern Nachmittag mit einer Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe des Kasseninhaltes gezwungen. Der Haupttäter ist etwa 15 bis 16 Jahre alt, ca. 1,60 Meter groß und schlank. Er sprach akzentfrei Deutsch und trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke, Basecap und einen hellen Schal. Sein elender Begleiter führte einen dunklen Rucksack mit sich. Die Polizei Nienburg hofft auf Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Billardsparte des SCB Langendamm bleibt in der Erfolgsspur. Auswärts in Höntrup fuhren die Langendammer zuletzt ein ungefährdetes 8:0 ein. In der Tabelle der zweiten Dreiband-Bundesliga ist der SCB aktuell Dritter. Weiter geht es am kommenden Samstag. Dort trifft Langendamm zu Hause auf dem BSV Langenfeld. Die Gäste sind momentan Tabellen-Siebter. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.